herzlich willkommen zu Rios Wochensicht Woche 2 2010. Ach, habe ich mich heute wieder aufgeregt. Ich habe tatsächlich heute meinen Nachbarn erwischt, wie er Unmengen von Salz auf den Gehweg gestreut hat. Nicht nur, dass es absolut verboten ist, Salz auf den Gehweg zu streuen, zumindest in der Stadt, in der ich wohne, aus Umweltschutzgründen. Nein, es war auch noch vollkommen unsinnig. Ich hatte nämlich vorher alles weggeräumt, den ganzen Schnee. Wohlgemerkt, Schnee. Da muss sowieso nicht gestraut werden. Ja. Und trotzdem kam auf einmal dann, ja, ein bisschen später, so eine halbe Stunde später etwa, circa 2 Zentimeter Split auf den freien Gehweg. Und das hat mich dann doch ziemlich geärgert. Und das habe ich dem auch dann direkt ins Gesicht gesagt. Ich halte das für unverantwortlich, dass man so viel Salz und Split, also so ein Split-Salz-Gemisch, das er verwendet hat, da auf den Gehweg schmeißt. Und die Stadt hat das, wie gesagt, nicht umsonst verboten. Das macht nämlich nicht nur die Straßen kaputt, sondern schadet auch extremst der Umwelt. Es ist den Leuten anscheinend gar nicht so bewusst. Und so kommt es auch, dass hier mancherorts also mehr Salz und Split auf der Straße ist als Schnee. Und das kann es ja irgendwo nicht sein. Man weiß ja jetzt, also es ist ziemlich heftig in einigen Regionen, da ist wirklich viel Schnee. Aber wenn 2 Zentimeter Schnee liegt und dann braucht man keinen 2 Zentimeter Split drauf zu machen. Oder man räumt einfach erst den 2 Zentimeter Schnee innerhalb von ein paar Minuten weg und dann braucht man überhaupt gar nichts zu machen. Ja. Was ich auch schon gesehen habe, ist hier verstärkt, tun die Leute hier offenbar den Schnee gar nicht mehr wegräumen, sondern machen einfach pures Salz auf den Schnee und warten, bis er weggeschmolzen ist. Ja, dann gibt es ein bisschen Matsch, ja? Und der kann dann nachts auch wieder frieren, denn dieses Salz tut ja nur bis zu einer gewissen Minusgradzahl eben das Eis oder den Schnee verflüssigen und danach zieht es wieder an, ja, und dann hat man wunderbar glatte Straßen oder Gehwege. Ja, und also von der Salzknappheit ist auch hier überhaupt nichts zu merken. Auch die Stadt macht auf den normalen Straßen Unmengen von Salz, ja, zumindest auf den Hauptstraßen. Und teilweise auch total überzogen. Das hat man auch jetzt gesehen, als erstmal nur ein paar Flocken gefallen sind, die ersten Tage jetzt, wo es angefangen hat. Da war alles voll Salz gelegen. Ja. Das Salz wurde dann beim darauffolgenden Regen komplett weggespült in die Kanalisation. Und dann, 2 Tage später, hat es angefangen richtig zu schneien, die Temperaturen gingen richtig runter und ja, dann war wohl schon ein Großteil von den Reserven aufgebraucht, deswegen haben die dann gejammert, sie hätten keine Reserven mehr, aber wenn ich so rausgucke, was da so rumliegt, dann bezweifle ich das ganz einfach mal oder die haben sich schon wieder Nachschub geholt, kostet ja nur das Geld von den Steuerzahlern, also das ist kein Problem. Und ja, jetzt habe ich auch da morgens beobachtet, wie ein Angestellter, also wie so ein Stadtangestellter hier einen kleinen Gehwegbereich freigemacht hat, so einen Übergang, ja, einen Gehwegübergang. Und das war ungefähr 5 Quadratmeter und schaufelweißes Salz drauf. Da rutscht man auf dem Salz mehr aus als auf dem Schnee. Es ist wirklich katastrophal. Ich habe auch mal noch ein Bild gemacht. Es war zwar schon von letztes Jahr, aber ähnliche erschreckende Ansichten hat sich auch dieses Jahr wieder geboten. Und ihr könnt das Bild da sehen bei wiredearth.posterous.com und ja, das spricht eigentlich Bände schon. Umwelt, Straßenbelag, alles egal. Ja, Reparaturen nächstes Jahr im Frühjahr sind dann wieder notwendig. Hier sind schon Straßen ganz frisch wieder aufgeplatzt. Ja. Weil es ja auch so ist, dass eben das Salz das Wasser eben verflüssigt. Irgendwann nimmt aber die Wirkung des Salz dann eben ab. Und ja, was dann eben zurückbleibt, ist dann halt dass das Wasser sich in, dass das Wasser in den Boden absickert, aber eben nicht so schnell, weil ich meine, das sind ja Straßen, klar. Dann fängt es an zu gefrieren und dann platzen die Straßen auf. Ja. Naja, aber ich weiß zwar nicht, was, warum das nicht so groß an die Tagesordnung kommt, aber es gibt ja auch andere Probleme, ne? Muss man auch fairerweise sagen, nur man müsste doch die Leute vielleicht mal, zumindest die Privatleute, aufklären, dass sie auf den Gehwegen eben nicht strauen wie die Irren. Das bringt nichts, das ist umweltschädlich und ist total sinnlos. Ja? Also auf 2 Zentimeter Schnee kann man wunderbar laufen, kein Problem. Wer das verständlicherweise nicht will, der kann das einfach wegräumen mit der Schneeschaufel. Das geht ganz, ganz einfach. Ja? Gestraut werden muss nur bei Eis. Ja? Und nur bei Eisregen ist überhaupt der Einsatz von Salz auf Gehwegen erlaubt. Und ansonsten darf man nur Split verwenden und das auch in Maßen, sonst hat man nämlich die ganze Pampe im Hausgang wieder. Wunderbar. Ja, als ob das jetzt so schlimm gewesen wäre. Doch, das ist ein Aufreger. Ja? Das ist ein Aufreger. Und es ist sicherlich nicht der einzige Aufreger diese Woche. Was ja hier ganz groß momentan in der Diskussion ist, sind die Nacktscanner. Also ich mag schon mal diesen Begriff nicht, Nacktscanner. Das irgendwie ich ziel das darauf ab, wieder das Ganze, ja, sagen wir mal, auf ein Thema zu beschränken, nämlich, dass derjenige dann eben nackt abgebildet wird auf dem Bildschirm. Das ist schon bedenklich und von der Privatsphäre her auch sehr diskussionswürdig, das muss man schon sagen. Aber was vollkommen ausgeblendet wird bei der momentanen Diskussion, was ich überhaupt nicht begreifen kann, ist, dass diese sogenannten Nacktscanner unter Umständen sehr gesundheitsschädlich sein können. Es gibt drei verschiedene Varianten. Einmal gibt es den Scanner mit Einsatz von Röntgenstrahlen. Dann mit dem Einsatz von aktiven Terahertzwellen und einmal mit passiven Terahertzwellen. Bei den Röntgenstrahlern ist man, ja, braucht man eigentlich gar nicht viel drüber zu sagen. Beim Arztbesuch, wenn man da geröntgt wird, ja, da sollte man das auch abwägen, wie oft man schon geröntgt worden ist und ob man das dann überhaupt machen will, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. Ja, das sollte man sich also alles ganz genau überlegen, denn es gibt eine Strahlenbelastung. Diese Strahlendosis, das ist nicht so, dass man das dann einmal macht und sagt, naja, die Dosis war jetzt nicht hoch, das ist egal, gut, die ist auch nicht hoch, ist auch nicht egal, aber zusammengenommen sind die dann eben doch hoch. Und so ein Einsatz von Scannern mit Röntgenstrahlen ist dann doch schon ziemlich belastend, vor allem für Vielfliegende. Also wenn oft in Flugzeug gestiegen wird, dann wird hier am laufenden Band geröntgt und dann kriegt man auch schon mal ein paar Arztbesuche zusammen mit diesen Scannern. Und das ist alles andere als gesundheitsfördernd. Ja, das ist auch ganz klar schon gesagt worden von den entsprechenden Stellen, habe ich das hier gerade im Blick, welche das war, nee, steht hier, doch, und zwar lehnt das BFS den Einsatz von Röntgenstrahlen im Bereich der Sicherheitstechnik ab. Trotzdem gibt es solche Scanner. Diskutiert werden jetzt wohl passiv und aktiv bei aktiven Terahertzwellen. Das bedeutet, dass also der Passagier oder sollte ich sagen, das Opfer angestrahlt wird mit Terahertzwellen und praktisch das Echo davon wird aufgefangen mit diesen Scannern und somit kann eben ein ziemlich genaues Abbild gesehen werden auf dem Computermonitor nach der Auswertung. Und somit kann man halt alles Mögliche entdecken. Terahertzwellen sind halt noch relativ neu. Deswegen ist auch da das BFS skeptisch, ob eben diese Terahertzwellen sich dann nicht doch als eventuell gesundheitsschädlich herausstellen kann. Wie gesagt, man hat sehr wenig Erfahrung damit. Und auch deswegen finde ich es einfach unmöglich, dass man hier die Leute diese vermeintlichen Gefahren aussetzt. Terahertzwellen sind schon sehr, sehr, sehr hochwellig. Ja. Mikrowellen sind Gigahertzbereich. Ja. Und die Terahertzwellen sind dann doch schon sehr, sehr nah an radioaktiver Strahlung ran. Ja. Und das ist auch schon wieder sehr, sehr bedenklich. Ob es halt letztendlich wirklich gesundheitsschädlich ist, kann ich nicht sagen. Auch ich habe natürlich null Infos vorher gehabt über Terahertzwellen. Und vielleicht kennt sich da ja jemand außen, der in dem Bereich irgendwie arbeitet oder so und kann da vielleicht mal genaueres sagen. Das BfS ist jedenfalls skeptisch und empfiehlt es deswegen von daher nicht, aber das heißt nicht, dass die nicht eingesetzt werden sollen. Ja. Lediglich der Einsatz von passiven Terahertzwellen, was ja eigentlich dann wieder irreführend ist, denn ist also unbedenklich, denn da ist es so, dass diese Scanner tatsächlich nur das auffängt, was praktisch vom Körper selbst abgestrahlt wird. Ja. Das sind sehr, sehr geringe Mengen. Dennoch kann man dadurch ein relativ gutes Bild von dem Betroffenen sehen. Das wäre zumindest mal gesundheitlich gesehen absolut okay. Privatsphärenmäßig möchte ich jetzt, wie gesagt, da jetzt nicht ganz so drauf herumreiten. Das ist auch sicherlich eine gute Diskussion darüber, ob man jetzt hier vielleicht dann ja, Personal einsetzt, das eben diese Scans durchführt und das eben auch wirklich vertraulich behandelt. Ich meine, man muss ja nicht immer alles ganz schwarz malen. Man könnte ja auch hingehen und könnten sagen, okay, dieses Scan-Verfahren, die dürfen zum Beispiel nicht mit einem Aufzeichnungsgerät gekoppelt werden. Das heißt, nur ein aktuelles Live-Bild kann sozusagen gesehen werden und es wird nichts jetzt wirklich in einer Datei abgespeichert. Ja, das wäre zum Beispiel schon mal ein Vorteil. Ja, wenn man sich darauf einigen könnte. Aber wie gesagt, momentan komplett, diese Diskussion ist komplett in den Hintergrund. Ich habe noch nirgends irgendwo was gelesen davon, ja, großartig, wo eben richtig hart diskutiert wird darüber, dass der Einsatz von diesen Scannern möglicherweise sehr gesundheitsschädlich ist. Also ich werde mich da, also so einen Scanner mit Röntgenstrahlen ganz sicherlich nicht aussetzen. Ja. Da werde ich dagegen vorgehen, da werde ich mich wehren dagegen, ganz einfach. Und ich muss da auch ganz klar sagen, wenn es Zeit zum zivilen Ungehorsam gab, dann gibt es sie jetzt. Ja. Immer mehr soll hier eingeführt werden, ohne auf irgendwelche Konsequenzen Rücksicht zu nehmen, das auf diesem Terrorphantom, ja, also ich finde das alles unmöglich, total überreagiert, ja, das ist wahrscheinlich, diese Scanner sind wahrscheinlich dann schädlicher, ja, insgesamt gesehen, auf längere Zeit, fordern vielleicht dann mehr Menschenleben als so ein terroristischer Anschlag, ja. Das ist einfach unmöglich, ja. Unverantwortlich, was da getan wird. Ich hoffe, dass diese Diskussion nochmal reinkommt. Ich persönlich lehne aktive Terahertzwellen und Röntgenstrahlen komplett ab. Und nur passive Terahertzwellen würde ich mich da einem Körperscan unterziehen. Ja. Das möchte ich dann aber auch schriftlich haben an den entsprechenden Flughäfen, dass das ein passiver Terahertzwellenscanner ist. Und wenn das wirklich mal dann eben nicht der Fall sein sollte, dass ich dann auch hier richtig hart dagegen vorgehen kann, auch wegen fahrlässiger oder vielleicht sogar vorsätzlicher Körperverletzung, da muss man dann mal schauen. Ja, ja, also so sieht das momentan aus. Ich finde es wirklich sehr, sehr schrecklich, was da momentan abgeht. Eben nicht einfach jetzt von dem Scannen selbst, weil wenn wir ehrlich sind, ja, wenn man jetzt zum Beispiel an so ein Flugzeug steigt, man kann sich in diesen Scanner stellen, ja, und wenn das ein passiver ist, dann gut, okay. Für mich persönlich wäre es jetzt kein Problem, ja. Ich würde mich auch, wenn mich jemand ins Nebenzimmer führt, ja, würde ich mich auch nackt ausziehen. Ja. Das ist aber, finde ich, schlimmer, als wenn ich jetzt hier mit dem Scanner gescannt würde, sofern eben da auch Techniken eingesetzt werden, die absolut nachweislich nicht gesundheitsschädlich sind. Und das ist nur beim passiven Terahertzwellengerät möglich, das nachzuweisen. Ja. Und was aber allerdings noch eine ganz andere interessante Sache ist, einige Länder, wie zum Beispiel die Niederlande, die haben ja bereits schon diesen Körperscanner im Einsatz, ja. Und bei uns, wie gesagt, wird diskutiert zwischen dem passiven und aktiven Terahertzwellen Scanner, wenn da die entsprechenden Industriezweige nicht noch intervenieren und vielleicht nochmal den Röntgenstrahlen Scanner auf das Programm bringt, hoffe ich, dass zumindest der mal in Deutschland auf dem Tisch ist. Hoffe ich, aber da ist noch überhaupt nichts entschieden. Ja. Nur wie sieht's denn aus in anderen Ländern? Ja, sind die Geräte dort denn auf passiver Terahertzwellenbasis oder sind die auf Röntgenstrahlenbasis sogar? Wie oft muss ich mich denn scannen lassen? Ja, also einmal Hinflug, dann wieder Rückflug. Oder reicht nur, wenn ich beim Hinflug, muss ich dann nicht mehr auf dem Rückflug gescannt werden? Also das ist alles sehr, sehr verworren und möglicherweise wird das dann zu einer Scanorgie in jedem möglichen Flughafen wird dann abgescannt und das ist einfach unmöglich. Und wie gesagt, was für Geräte die anderen Länder einsetzen, darüber habe ich überhaupt keine Infos als Passagier. Und ich möchte die Möglichkeit haben, dem zumindest mal dann zu sagen, nein, ich weigere mich hier bei diesem Scanner, also gescannt zu werden mit diesem Gerät, weil ich Zweifel daran habe, ob das Gerät gesundheitsschädlich ist oder nicht. Und dann ja, mich zum Beispiel einer Leibesvisitation, wie ich schon gesagt habe, nackt zu unterziehen. Ja. Das wäre mir dann jedenfalls allemal lieber, als mich von einem Gerät scannen zu lassen, von dem ich dann vielleicht irgendwann mal Spätfolgen zu erwarten habe. Ja, also man hat hier wenig Informationen, man weiß nicht, welches Land welches Scanner einsetzt, man weiß gar nicht, wie oft man sich scannen lassen muss und was das dann für Konsequenzen hat letztendlich. Ja. So, dass man momentan sagen kann, alle Fluggesellschaften, alle Länder, die eben dieses Nacktscannen mit diesen Geräten erlauben, sollte man einfach boykottieren. Ja, ganz einfach nicht mit diesen Unternehmen fliegen, nicht mit diesen in diese Länder fliegen, die diese Taktik verfolgen. Ich weiß nicht, ob das dann in anderen Ländern landesweit gilt oder ob das nur von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft praktiziert wird oder ob das eben beim Sta bei, ja, staatlich, sag ich schon mal, bei der Zollkontrolle gemacht wird. Auch das sind Fragen, die werden hier in der Öffentlichkeit kaum angesprochen. Man hört immer nur, ja, Nacktscanner und ja, schlimm und boah, Privatsphäre. Das hört man nur, aber es sind so viele Fragen offen, die mindestens genauso wichtig sind wie die Frage nach der Privatsphäre, die eben dort nicht auftauchen. Und das finde ich auch sehr, sehr schade wiederum. Ja. Ja, auf jeden Fall in diesem Bereich dort von den anderen Ländern, also von den anderen Flughäfen, da weiß man ja noch weniger als das, was bei uns geplant ist. Ja. Und ich finde das alles sehr, sehr bedenklich. Da muss man sich jetzt dagegen mal wehren und eben halt ja komplett die Reisen mit dem Flugzeug bei Fluggesellschaften oder in den Ländern, in denen das praktiziert wird, komplett einstellen. Ja. Wer das nicht kann, der soll mit seinem Chef sprechen, soll seine Bedenken äußern, dass es hier um seine Gesundheit geht, ja, und dass deswegen auch das nicht möglich ist, dass man gezwungen wird, hier zum Beispiel irgendwo hinzufliegen, wo man eben gescannt werden muss. Und auch da hat der Arbeitnehmer doch sehr, sehr viele Rechte, die man vielleicht nicht überlegt. Und es geht hier bis in die Spitzen unserer Demokratie. Das kann nicht sein. Und wer sich eben dann von seinem Arbeitgeber zwingen lässt, in solche Länder zwingen lässt, in solche Ländern zu fliegen, in denen dieses Körperscanning praktiziert wird, weil er eben Bedenken um seine Gesundheit hat, der ist dann nicht nur selbst schuld, sondern macht sich ja irgendwo auch auf Umwegen sogar selbst mit Schuld an dem Durchsetzen von diesen Dingern. Weil eins kann ich sagen, wenn die Europäer und auch die Deutschen, ja, wenn die jetzt zum Beispiel dann sagen, ne, dann mache ich nicht, dann fliege ich nicht mehr hin, ja, ich fliege zum Beispiel nicht mehr in die USA oder ich gehe zum Beispiel nicht mehr in die Niederlande per Flugzeug, ja, dann werden das die Länder empfindlich merken und ruckzuck sind diese Scanner wieder weg. Der Tourismus ist nicht ganz, ja, wie soll man sagen, sinnlos, ja, für diese Länder. Das gibt sehr viele Devisen und so weiter. Deswegen werden die sich dann auch irgendwann, wenn es ums Geld geht, werden die sich das dann auch überlegen, ob wirklich an diesen Scanner eben festhalten wollen oder nicht. Ja. So ist das. So finde ich, ist es. Ja. Ich glaube, ich bin aber gar nicht so falsch mit dieser ja, Einschätzung und ich finde es ja wieder lustig, dass das passiert ist hier mit diesem einen Fall in den USA, wo jetzt da fast einer einen Anschlag gemacht hat. Und da kommt es doch wieder raus. Ja. Es hat fast einer den Anschlag gemacht. Ja. Und ja, ich meine, gut, es wäre auch schon fast mal ein Atomkrieg ausgebrochen, ja, in den Ende 60er Jahren. Ne, naja, oder was? Anfang 60er Jahren. Bei Kennedy, ne? Ja, und da hätte man doch eigentlich müsste dann sagen, okay, alle Atomwaffen weg. Ne? Das wäre fast passiert, aber das scheint anscheinend nicht zu stören, weil es sind ja Militärs und ja. Da misst man halt mal wieder mit zweierlei Maß. Ja. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, ich lasse mich da nicht auf diese Phobie, diese Paranoia gegenüber Terroranschläge hier einspannen. Weil die Gefahr, die wird total überschätzt. Also, es tut mir furchtbar leid, dass ich das sagen muss, aber die Gefahr, dass man draußen auf der Straße vom Auto überfahren wird, ist zigtausendmal höher als oder zig Millionenmal höher als die Gefahr, von einem Terroranschlag zum Opfer zu fallen in Deutschland. Ja. Und wenn man mal sieht, ja, also wenn man immer knallharte Zahlen, ich meine, das sind ja immer Statistiken, die dann vorlegen. Ja, aber die Gefahr so und so, ja, ist so und so hoch und bla bla bla. Ja, wenn die schon mit Zahlen anfangen, dann muss man ganz klar fragen, wie viele Tote gab es in den letzten 10 Jahren durch Terroranschläge und wie viele Tote gab es in den letzten Jahren durch sogenannte administrative, militärische Eingriffe, die legalisiert waren, ja. Als ob das was anderes wäre. Ja. Tod ist Tod, Mensch. Ja, ich weiß, der Vergleich Verkehrstoten, Terrortoten hinkt. Ja, das eine ist ja nicht beabsichtigt und das andere ist beabsichtigt. Aber für denjenigen, der tot ist, macht das keinen Unterschied. Ja, Tod ist Tod. So, das muss auch mal gesagt werden. Puh, so, jetzt habe ich wieder tierisch aufgeregt. Ja, ja, nicht so geschockt tun. Es ist halt mal so. Ist halt mal so. Was soll man denn anders das sagen? Also, es tut mir leid, ich habe keine Angst vor Terroranschlägen, ja? Überhaupt keine. Ich fühle mich sicher. Absolut sicher. Angst ist der erste Schritt, um die Demokratie zu zerstören. Ich habe keine Angst, weil, warum denn, ja? Die Chance ist viel zu gering. Auch selbst in den USA, wenn ich in den USA leben würde, hätte ich keine Angst vor einem Terroranschlag. Ja, ich hätte vielleicht Angst, dass ich eben über die Straße laufen, dass da vielleicht ein Idiot gerast kommt. Ja, davor habe ich vielleicht Angst. Aber nicht vor einem Terroranschlag. Und ich muss auch hier sagen, dass ich es hier seltsam finde, wie doch immer wieder jeder Vorfall, jeder kleine, unbedeutende Vorfall, muss ich sagen, genommen wird, ja, um wiederum Gesetze zu verschärfen oder um wegen irgendwelchen Phantomen dann solche Sachen einzuführen. Ja, das war doch wieder nur Wasser auf die Mühle. Der Einsatz von Körperscanner, der war doch schon viel früher in der Diskussion und da kam das mal wieder ganz recht, ja. Ja, man eigentlich müssten diese Politiker, müssten diesem vermeintlichen Attentäter, ja, diesem mutmaßlichen Attentäter, müssen die eigentlich die Hand schütteln. Danke, dass du uns ermöglicht hast, die Hirne der Menschen wieder so aufzuweichen, dass wir jetzt wieder Gesetze durchdrücken können, die ihre Rechte immer weiter einschränken. Oder dass wir wieder Körperscanner einsetzen können, ja, wo vorher sich die Leute gewehrt haben. Ja. Jetzt können wir es mal wieder probieren, weil du hast das ja probiert. Ja, Wahnsinn, cool. Ne? Super. Ich frage mich immer, wo sitzen die richtigen Terroristen, ja? Wenn sowas kommt, wenn sowas ausgenutzt wird, ja, um dann wieder hier solche Techniken einzuführen, um die Leute immer weiter zu kontrollieren und zu manipulieren. Ja. Nun ja, was vielleicht diese Woche auch noch interessant war, um jetzt mal wieder ein komplett anderes Thema anzusprechen. Ich weiß gar nicht, wie soll ich jetzt einen Übergang machen, ja? Also von Terrorismus und Nacktscanner zu Android Nexus One. Das ist schon ein ziemlicher Sprung. Ja? Aber ich kann das, ne? Ich bin da immer so ein bisschen, ja, von einem Hup zum anderen zack, ja? Und ohne Pause so dazwischen, ja? Ich rede jetzt nur so, damit ihr erstmal den Schock überwinden könnt vom letzten, was ich gesagt habe, ja, bis zu dem nächsten. Auf jeden Fall, das Nexus One ist ja jetzt von Google direkt angekündigt worden und Google übernimmt da also zum ersten Mal das Heft komplett in die Hand und geht nicht mehr über andere Provider und so weiter, sondern bietet direkt das Telefon selbst an. Und jetzt fängt natürlich großes Geschrei an, einmal von den Hardwareherstellern, die jetzt sagen, na toll, jetzt macht uns Google da auch noch kräftig Konkurrenz. Dann wird gejammert von den Netzprovidern natürlich, ach, wir können das Handy jetzt gar nicht mehr direkt locken, ja, was soll das? Ja, als ob das so schlimm wäre, dass jetzt eben, dass es ein Handy gibt, das man bei allen Netzbetreibern benutzen kann. Ja, wobei es ja eigentlich mit T-Mobile vermarktet wird. Oder sollte vermarktet werden. Naja. Auf jeden Fall kann man das Telefon eben frei kaufen und sich den Netzanbieter selbst aussuchen. Und anscheinend gefällt das allen Netzanbietern nicht ganz so toll, weil die eben ihre Kunden nicht mehr so knebeln können, wie sie das eben vorher gern getan haben. Aber dass jetzt auch noch teilweise Entwickler oder sogenannte Entwickler sagen, wie schlimm es ist, dass eben jetzt Google das macht, das kann ich mal überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich weiß noch nicht, wo da der Sinn sein soll oder das Problem sein soll. Aber es wird gesagt, dass eben jetzt Google, wenn die alles in die Hand nehmen, das Ganze, dass das ganz schlecht für die Entwickler wäre. Und was auch angesprochen wird, ist eben, dass es noch kein Developer-Kit gibt für das 2.1 und dass all die Programme jetzt nicht schon im Vorfeld angepasst werden konnten. Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich anguckt, was mit der Android-Plattform von den einzelnen Parteien, die sich jetzt beschweren und groß maulen, gemacht wurde, dann muss ich sagen, einfach mal Schnauze halten. Ja? Denn erstens, die Hardware-Anbieter, ja, die haben offenbar immer nur ihr Gewinn im Kopf, ja? Kann ich nicht verdenken, aber das merkt man halt. Das sieht man. Da werden dann zum Beispiel Mini-SD-Speicher eingebaut, ja, mit, oh ja, so 512 Megabyte, oh, wie süß, gibt's eine Speicherkarte dazu, 2 Gigabyte, ja, wenn überhaupt 1 Gigabyte vielleicht, oder gar keine Speicherkarte mit eingebaut, oder mit dabei. Da frage ich mich doch ganz einfach, was fällt denn ein? Ja? Eine 16 Gigabyte Karte kriegt man heute schon selbst im freien Handel an den Kopf geschmissen für ein Appel und ein Ei. Ja? Und wenn man in der Industrie arbeitet als Großabnehmer, ja, da kriegt man so eine Karte vielleicht für 8, 9 Euro, wenn überhaupt, ja? So teuer. Und Da sehe ich das überhaupt nicht ein, dass dann nur so Mini-RAM eingebaut wird, ja. Auch das fest eingebaute RAM, ja, mit teilweise 512 Megabyte, das ist eine Frechheit. Eine Frechheit ist das, ja. Und die Hardwarehersteller, die sollen sich mal an die eigene Nase fassen und sollen mal überlegen, warum es überhaupt eine Notwendigkeit gibt, hier, dass jetzt endlich mal ein anderer das Hardwareheft in die Hand nimmt, lässt zwar auch im Auftrag produzieren, aber wenn man dann im Auftrag produzieren kann, man sagen, wir wollen das, das, das und das und das im Handy haben und basta. Da gibt es keine Diskussion. Zack. So, kannst du es herstellen? Nein, tschüss, nächster. Du kannst herstellen, wunderbar, du stellst her, zack. Ja, so sieht das aus. Dass eben dann die Firmen hier rumwursteln mit RAM-Größe von vor 10 Jahren oder so, das ist eben unverständlich. Ja. Genauso auch wie die Kameras, die integriert wurden. Das ist ja, nicht immer gerade das Beste. Ja. Und man könnte noch ganz andere Sachen noch machen. Auch die Verarbeitung lässt bei vielen Handys doch sehr zu wünschen übrig. Plastik, fantastisch, sage ich nur. Ja, und dann sind wir bei den Softwareherstellern oder ja gut, da kreuzen sich noch die Hardware mit den Softwareherstellern. Wir hatten ja auch schon eine gesplittete GUI. Ja. Mit dem Sense beispielsweise und HTC und eben dem, was offiziell von Google oder was jetzt von Google von Android eben rauskommt. Jetzt haben wir da schon eine gesplittete Sache. Das heißt, von einer einheitlichen Benutzerführung Android kann man nicht mehr sprechen. Ja. Auch das ist ein Grund, warum vielleicht jetzt mal einer auf die Pauke hauen soll. Dann die Softwarehersteller, die sich auf Applikationen begnügen, die, wo sie jetzt hier rummaulen, da muss ich ganz ehrlich sagen, was fällt euch Entwicklern von Android eigentlich ein? Ja, die Entwickler, die auf Android oder für Android Applikationen schreiben, was fällt euch denn eigentlich ein? Ihr wagt es, Google zu kritisieren, weil sie jetzt vielleicht das Heft in die eigene Hand nehmen wollen, nachdem ihr so versagt habt, beim Programmieren von Applikationen, wo ihr Sachen anbietet, ja, Optimierung, ein Fremdwort, Bloatware, sage ich da gerne dazu, ja, wo viel Speicherverbrauch, einfach ignoriert, dass eben die Hardwareherstellern viel zu wenig Speicher in ihre Geräte einbauen. Dem müsst ihr aber Rechnung tragen, da müsst ihr eure Programme eben so anpassen und so programmieren, dass eben weniger Speicher verbraucht wird. Jedes kleine Müllprogramm startet hier beim Booten vom Android bereits ein Hintergrundprozess, was natürlich das Ganze dann gähnend langsam macht, wenn man 5, 6 Programme von dem entsprechenden Hersteller installiert hat. Ruckzuck geht die Geschwindigkeit in die Knie. Eine Schweinerei ist das. Ja. Das hat mit Programmieren nichts zu tun, das ist einfach nur hingepfuscht. Ja. Und da sollten sich die Entwickler mal an die eigene Nase fassen und sollten mal überlegen, warum jetzt vielleicht Google da ein bisschen skeptisch ist und erst noch ein bisschen wartet. Ja. Und warum auch die Applikationen von Google sehr beliebt sind im Marketplace. Ja? Weil die nämlich wesentlich besser optimiert sind. Wobei ich muss auch da zu diesen Entwicklern mal sagen, auch ein Listen-Task muss nicht immer im Hintergrund laufen. Und bei MyTracks sollte vielleicht auch nach dem Benutzen alle Tasks beendet werden, auch derjenigen, wo dafür zuständig ist, dass Daten vom Satellit ständig abgefragt werden, damit die Batterie auch länger als 5 Stunden hält. Also da ist sicherlich bei den Softwareentwicklern, besonders außerhalb von Google, doch einiges im Argen, ja. Und ich erinnere da gern an Gameloft, die darum gejammert haben, warum sie so wenig Spiele verkaufen. Ich sag ganz einfach mal ein älteres Spiel von Gameloft im Android Marketplace runterladen, angucken und dann weiß man, glaube ich, warum man ja, warum eben diese Spiele so wenig gekauft wurden. Also manche Software, ja, die lädt man sich noch nicht mal runter oder die hat man noch nicht mal auf dem Handy, selbst wenn sie kostenlos ist. Ja, weil sie einfach so grottenschlecht ist, dass man sie einfach nicht haben will. Ja. Und das scheint die Entwickler vergessen zu haben, dass eben auf der Android-Plattform, ja, anders da als bei der Früchte-Plattform, eben Leute sind, die überlegen, was sie kaufen und nicht jeden Dreck installieren, ja, sagen, oh geil, hier für mein Phone gibt's eine Furz-Applikation, ja, oder für mein Phone gibt's jetzt eine Applikation, wo ich Obama die Nüsse wegschießen kann oder irgendwas, ja. Also da muss man schon vielleicht sich mal ein bisschen anstrengen und ein paar gescheite Programme machen und dann kaufen auch Android-User. Ansonsten sind es eben nicht diese Fanboys, sage ich mal, ich will jetzt nicht alle iPhone-Benutzer schlecht machen, also bitte nicht, aber man muss schon sagen, dass es eine Tendenz gibt, so eine Art Kirchentendenz, ja. Alles, was auf dem iPhone ist, ist geil und muss man kaufen, ja. Und diese Mentalität gibt es eben zum Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht bei Android. Da zählt eben Leistung, macht ein gescheites Programm, dann wird es auch gut verkauft. Ja. Und da braucht man nicht zu jammern, wenn jetzt hier Google hinkommt und alles versucht eben aus eigener Hand zu machen. Zack. Und mich würd's ehrlich gesagt eher freuen, ja, wenn jetzt hier Google in dem Applikationsbereich so ein bisschen stärker die Zügel anzieht, aber es ist, sie bleiben ja bei ihrem Open Source Gedanken, bei ihrem Free Software Gedanken und deswegen wird das sicherlich nicht passieren. Deswegen kann ich auch die Aufregung nicht ganz nachvollziehen, insbesondere nicht von den Entwicklern. Aber jetzt haben wir mal eben diese, ach ja, die Netzbetreiber, bei denen war ich ja noch gar nicht. Die Netzbetreiber, ja, denen ist einfach, ist es so, dass die Plattform, ja, ist den Netzbetreibern doch vollkommen wurscht, ja. Wer macht denn was für Android? Die wollen alle nur möglichst viel mit Android machen, ja. Aber die Plattform selbst wird kaum beworben. In den USA, gut, gab es die Kampagne mit dem Droid, ja. Bei uns Milestone, Pustedeckel, ja. Also Pustebum, gar nichts, ja, null. Da lacht man sich doch kaputt bei uns. Wer kennt denn bei uns Android? Keine Firma macht gescheit Werbung damit. T-Mobile macht mit ihrem Puls, ja. Keiner weiß, dass da Android drauf ist, ja. T-Mobile sagt's nicht großartig, vielleicht irgendwo für ein paar Freaks auf der Webseite. Hier, was kommt woanders da? Ja, wir machen das in eine iPhone-Applikation. Wenn man iPhone das, wenn man iPhone das, wenn man iPhone das. Ja, Entschuldigung, was erwarten dann diese Provider von so einem Unternehmen wie Google Android? Ja, dass sie einfach zugucken, wie die Provider ihre schöne Hardware-Plattform auspressen, aber überhaupt nichts dafür machen und dann rumjammern vielleicht, dass die Verkaufszahlen nicht so gut sind, was übrigens nicht stimmt. Ja, die Verkaufszahlen sind exzellent, das sagen auch die Netzbetreiber. Trotzdem, dass sie das System praktisch totschweigen. Ja, dann kommt eben jetzt mal hier einer, wo mit der Faust auf den Tisch schlägt, wenn man das alles mal sieht, ja, und eben das Heft in die Hand nimmt. Nehmen wir mal jetzt eben ein Resümee. Die Entwickler tun nichts für Android, die wollen nur was von Android. Die Netzbetreiber tun nichts für Android, die wollen nur was von Android. Ja? Und die Hardwarehersteller tun nichts für Android, die wollen nur was von Android. So, und jetzt kommt eben einer, die sagen, wir wollen nichts von den Hardwareherstellern, wir wollen nichts von den Applikationen, von den Softwareherstellern, von den sogenannten Entwicklern, Top-Entwickler, ja. Und wir wollen nichts von den sogenannten Providern. Wir wollen, dass die Android-Plattform endlich mal so unterstützt wird und diese Hardware bekommt und diese Software bekommt, die sie verdient, nämlich Top-Sachen. Ja? So, und wenn ihr das nicht kennt, wenn ihr nicht fähig dazu seid, ja, dann müssen sie es selbst machen. So sieht das aus. Und deswegen finde ich das absolut cool. Nexus One ist auf meiner Wunschliste, auf meiner Kaufliste, ja, ganz oben. Leider, ja, mal wieder hier, ne? Deutschland, Europa, außerhalb USA sieht es ganz, ganz schlecht aus. Und deswegen, also momentan ist da noch nichts zu wollen. Und deswegen müssen wir halt noch ein bisschen warten hier, wie immer. Und ja, aber sobald das dann greifbar ist und ja, der Vertrag dann auch noch einigermaßen abgelaufen ist, dann werde ich eben hier auf dem Nexus One oder dessen Nachfolger, je nachdem, was dann eben vorhanden ist, werde ich da mein Tänzchen aufführen und diesmal ohne Vertrag, frei werde ich das Teil kaufen, jawohl. Und mir dann einen vernünftigen Tarif aussuchen, wo vielleicht auch keine so große oder so kleine Gap mehr drin ist, ja, mit einem, ich meine, T-Mobile, bitteschön, im Complete S-Tarif, 300 Megabyte Gap. Naja, wenn, also wenn das eine Flatrate ist, dann ist, naja, vergessen wir es einfach, ne? 300 Megabyte, lachhaft, lachhaft. Habe ich in 2 Tagen 300 Megabyte. Wenn nicht in einem. Einmal Video-Streaming, weg ist der Gap. Na, super. Nee, für sowas mache ich dann habe ich dann kein Telefon, wo ever oder always on ist. Ja. Nee, nee. Gut, das ist auf jeden Fall dann eben mit dem Nexus ein Muss, dass eben Google da alles selbst macht. Tja, nützt nichts das Geweine von allen anderen. Und Android 2.1 ist auch mit drauf bei dem Nexus. Auch da, ich habe einen Artikel verlinkt, da sind die besten Neuerungen von Android 2.1 drauf. Und also ich wundere mich immer wieder, wie man doch noch ein System immer wieder besser machen kann, wo ich gar nichts mehr sehe zum Verbessern. Ja. Sehr, sehr schön. Und ich bin mit der Bedienung bin ich absolut zufrieden. Ich hoffe, dass immer die Möglichkeit existiert, das Multitouch auszuschalten und eine vernünftige Bedienung zu benutzen. Denn mit 2 Händen oder mit gebrochenen Fingern, nee, da habe ich keinen Bock. Ja, nee, nee. Ich will meine normale Touch-Bedienung haben. Multitouch, es ist eine Spielerei für andere Leute, nicht für mich. Jo. Und damit wären wir schon beim letzten Thema. Ha, schon. Wie viel haben wir jetzt? 42 Minuten. Wahnsinn. Ich mach's kurz. Also, weil wir gerade ja von Innovationen, Neuigkeiten, fantastischen Systemen, ja, gesprochen haben. Ein fantastisches System hat auch eine Bahnlinie in Japan entdeckt. Ich habe ja schon letztes Jahr mal drüber was gesagt, ja, in einer Wochensicht. Und zwar gibt es ja diese Katze Tama, und die ist Bahnhofsvorsteher in Japan, in einem Bahnhof in Japan. Und das ist nicht nur ein Witz, sondern ist es das ist die Tatsache. Ja. Also Bahnhofsvorsteher Tama ist zu einem Star geworden in Japan, ist verantwortlich dafür, dass jetzt die Besucherzahlen oder die Besucherzahlen, die Fahrgastzahlen von 300.000 auf 2,2 Millionen gestiegen sind. Und jetzt haben die, ja, sagen wir mal, Chefs auch reagiert in Japan von dieser Firma. Moment, wo steht's? Welches ist nochmal? Ja, die Kishikawa-Linie, genau. Und die haben jetzt wirklich, die haben jetzt wirklich nach 2007, also einmal diesen befördert zum, ja, sowas wie ein Oberbahnhofsvorsteher, ja, dann wurde er 2008, ja, 2008 wurde er als Oberbahnhofsvorsteher befördert, danach wurde er tatsächlich Konzernleiter und wird jetzt offiziell auf der Webseite als Operation Officer aufgeführt. Und das ist kein Witz. Es ist nämlich tatsächlich rechtlich möglich, dass ein Tier Konzernleiter ist. Geführt natürlich, denke ich mal, vom Vormund her. Ja, ganz klar. Aber auch das ist gesetzlich geregelt. Der Vormund muss im Sinne der Katze, ja, handeln. Und das ist dann schon sehr, sehr interessant. Ich finde es fantastisch, ja. Also man muss sich einfach mal vorstellen, wie man von so einem eigentlich einem Werbegag, ja, dann doch so weit gehen kann, dass man sagt, ja, okay, hier, wir machen das nicht nur jetzt in meinem kleinen Bahnhof, ja. Wie heißt der Bahnhof? Kishi-Bahnhof, genau. Sondern wir befördern diese Katze, ja, wirklich. Das ist eine geile Sache. Ich meine, Gut, klar ist ja, die Katze kann keine operativen Entscheidungen treffen, ne? Das ist ja logisch. Aber immerhin, der Vormund, ja, muss dann im gewissen Rahmen, ja, im gewissen Rahmen dann halt ja die Interessen der Katze vertreten. Das ist tatsächlich möglich. Man, die Interessen der Katze werden wahrscheinlich sehr genügsam sein. Also, ich denke, da bleibt sehr viel Spielraum. Und man muss aber sagen, dass es in Japan eben mehr als ein Witz ist. Dass es sehr, sehr ernst ist mit Tama. Und dafür sorgt schon der öffentliche Druck, denn Tama ist die Firma quasi. Ja. Und deswegen letztendlich soll jetzt auch der Kishi-Bahnhof massiv umgebaut werden in einer großen Aktion. Und zwar in Form eines Katzengesichts. Tatsächlich, der Bahnhof sieht dann also aus wie so ein Katzengesicht, ja, und ich finde es, ich kann mir schon vorstellen, in den Mund gehen dann die Leute rein raus, dort wird der Haupteingang sein, bestimmt, ja. Ich finde es fantastisch, ich finde es cool, sehr schön, Japan, Nihon Daisuki des, ja, super, genial. Und ja, was bleibt mir jetzt übrig? Ich habe keine Themen mehr, ich habe 46 Minuten gequatscht. Im Chat ist leider nicht viel los. Leute, was ist los mit euch hier? Im Chat jeden Montag 14 Uhr Live-Recording von dem Podcast. Da könnt ihr mal so richtig die Meinung sagen, ja? Und ihr könnt nur so richtig dann von mir die Meinung hören. Tut's! Geht hin rio.posteris.com. Ist die Seite für den Podcast, wo ihr alle Links dazu findet, zu den Themen und auf ustream.tv/channel/rio-central. Dort findet ihr eben die Live-Übertragung ab 14 Uhr jeden Montag vom Wired Earth Podcast. Der Rio wohnt sich. Puh, so, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Oh, Moment. Ich brauche hier mein Outro. Mein Outro muss hier noch rein. So, ohne Outro geht schon mal gar nichts. Da kann man keine Wochen sich beenden. Ja? Also nochmal, habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Regt euch nicht so viel auf, wie ich es immer tue. Es bringt nämlich überhaupt nichts. Und hoffentlich seid ihr auch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann zur dritten Rios Wochensicht in diesem ja, geht's. Bis dorthin. Tschüss. Euer Rio.